Wir alle wussten nicht, wie uns geschah. Ich sah den Explosionsblitz noch, aber da flog ich schon quer durch den Raum. Glassplitter verletzten mich an Gesicht und Körper. Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände fielen auf mich. Und dann wurde es dunkel vor meinen Augen. Schwester Hashimoto, mit der ich am Telefon gesprochen hatte, war einige Zimmer weiter fast unverletzt davongekommen. Sie hatte an der starken Betonwand durch dicke Bücherkisten geschützt, die Explosion überstanden und befreite mich aus meiner misslichen Lage. Herr Professor! Herr Professor! Oh, Herr Professor! Sie müssen verbunden werden, Ihr Gesicht! Oh, die vielen Verletzten! Drüben steht alles in hellen Flammen! Urakami, der ganze Stadtteil ist wie vom Erdboden verschwunden, Herr Professor! Schwester Hashimoto, nun helfen Sie mir erst mal hier heraus! Ja. Wir werden schon zurechtkommen. Wir müssen in die Ambulanz hinüber. Es gibt keine Ambulanz mehr. Das Gebäude ist weg, einfach weg. Alles tot. Auf dem Vorplatz die vielen Patienten, alle tot. Mein Gott. Kommt, ihr Schwester. Wir müssen helfen, Verbandszeug suchen. Wir müssen hinüber. Als ich endlich wieder das Tageslicht sah, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Über der Stadt lag eine riesige schwarze Staubwolke. Und das Entsetzlichste, so weit der Blick reichte, die ganze Stadt bis hinunter zum Meer, die noch vor wenigen Minuten im hellen Sonnenschein dagelegen hatte, sie war verschwunden. Einfach nicht mehr da. Der grüne Wald am Minasa-Berg, alles Gras, alle Sträucher, weg. Nur noch nackte Erde, verkohlte Baumskelette, eine völlig tote Welt. Eine tote Welt, in der wir, mit durch ein Wunder, die einzigen Lebenden zu sein schienen. Aber wir waren doch nicht allein in dieser Hölle übrig geblieben. Professor Nagai, Schwester Hashimoto. Schwester Isama. Herr Professor, Sie leben. Tomoki, Dr. Sie und Fräulein Tsubakiyama sind im Röntgenzimmer. Mein Gott. Wie Sie aussehen. Das ist jetzt unwichtig, Schwester Hisama. Zuerst müssen wir uns jetzt um die Verletzten kümmern. Trommeln Sie alles zusammen, was noch irgendwie laufen kann. Ja, Herr Professor. Wir müssen sofort eine behelfsmäßige Krankenstation einrichten. Ja, ich will versuchen, Verbandszeug zu besorgen. Das Chaos war unbeschreiblich. Die Universität und die Klinik standen in Flammen. 80% der Ärzte und Schwestern waren tot. Und wir, die wir es überlebt hatten, waren verwundet oder körperlich völlig erschöpft. Aber wir waren die Einzigen, die helfen konnten. Ohne Instrumente, ohne ausreichendes Verbandsmaterial konnten wir es zwar nur sehr bescheiden, aber es war die einzige Hilfe weit und breit. Wir sollten einen Behandlungsraum haben. Ach, wenn mir nur nicht so übel wäre. Ich habe auch so einen seltsamen Geschmack im Mund, wie wenn ich Metall geleckt hätte oder... Mir ist es ähnlich. Es wird von den Explosionsgasen kommen. Denken wir an die Arbeit. Kommen Sie, Schwester, wir wollen mal sehen. Doch das, was wir spürten, kam nicht von den Explosionsgasen. Aber in dem entsetzlichen Durcheinander war kein Platz für solche Überlegungen. Einen Augenblick sah ich das Gesicht meiner Frau vor mir. Sie hatte mich am Morgen dieses 9. August wie gewöhnlich mit einem liebenswürdigen Lächeln auf den Lippen verabschiedet. Kaum war ich aus dem Hause, als mir einfiel, dass ich vergessen hatte, Kaffee zu trinken. Ich kehrte zurück und überraschte sie an der Tür, niedergebrochen und in Tränen aufgelöst. Ich erinnerte mich plötzlich dieses Abschieds. Aber wir waren ganz mit der ersten Hilfe für die Verletzten beschäftigt. Geben Sie ihr einen Schutzverband, Schwester, und ein paar Tabletten gegen die Schmerzen. Jawohl, Herr Professor. Und hier Brandbinden. Herr Professor, wohin sollen wir mit diesen vielen Menschen? Die Schwerverwundeten und immer kommen noch mehr. Dort hinüber auf das Patatenfeld. Wir müssen Notdächer aufrichten für die Nacht. Aus den Trümmern alles zusammensuchen, es wird schon gehen. Herr Professor, wir haben keinen Verbandstoff mehr. Dr. Sie ist unterwegs, vielleicht findet er noch etwas unter den Trümmern. Herr Professor, die Überlebenden aus der Klinik.